Dann nur noch die letzte Frage. Sind Sie mal in Kiew gewesen? Mehrere Male. Da leben meine Verwandten. Onkel und Tanten, Cousinen und Vettern, Nichten und Neffen. Die Stadt soll sehr schön sein. Ja, da ist viel Grün, viele Parks, Grünanlagen und Gärten.